Meine lieben Parteifreunde, meine lieben Kameradinnen und Kameraden, es ist mir eine Freude, im Anlass einer solchen Tagung, wie wir jetzt drei durchgeführt haben im ganzen Bundesgebiet, nunmehr als letzte hier in Bayern, zu versuchen, einen Überblick, einen Rückblick, Ausblick zu geben über die Situation der NPD, die Lage, in der wir uns befinden und wo wir hinwollen. Meine lieben Kameraden, man müsste im gegenwärtigen Moment geradezu blind und taub zusammen sein, wenn man nicht erkennen würde, dass sich sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch in den letzten Jahrzehnten, in diesem Jahrhundert, grundsätzlich alles verändert. Ich brauche das nicht länger auszuführen. Es genügt ein Blick nach Osten, auf die Sowjetunion, ein Blick auf Litauen, Estland, Lettland, Georgien, Aserbaidschan und so weiter, um zu merken, dass einerseits, was wir uns seit langem gewünscht haben, die Ideologie des Marxismus, Leninismus ihrem Ende zugeht und andererseits, was wir vertreten, nämlich der nationale Gedanke an Zukunft gewinnt und sich im Endpunkt durchsetzen wird. Und es genügt ein Blick innenpolitisch in die DDR und die gegenwärtigen Zustände, um ebenso festzustellen, dass dort gleichermaßen dramatische Entwicklungen im Gang sind. Und heute kann noch niemand sagen, wie alles in 10 Jahren aussehen wird. Jedenfalls wird es völlig anders aussehen, als es heute ist. Und in dieser Veränderung liegen unsere politischen Chancen. Meine lieben Kameraden, ich weiß, dass viele von unseren jüngeren Kameraden, die zum Beispiel nicht allzu lange vor der Europawahl bei uns eingetreten sind, mit voller Pulle den Wahlkampf geführt haben, angesichts des nicht erwarteten Ergebnisses teilweise sehr enttäuscht sind und überhaupt nicht ganz begreifen können, wie so etwas eigentlich zustande kommt. Und deswegen muss ich hier einmal die Zeit benutzen, um einen ganz kurzen Rückblick zu geben. Und ich tue das am besten, wenn ich sehr persönlich tue, weil es dann am leichtesten verständlich wird. Als wir in meinem Falle, ich rede jetzt von der letzten Kriegsgeneration, etwa in den 40er Jahren, in meinem Falle 1947, aus sowjetischer Gefangenschaft hier im Westen eintrafen, da hatten wir durchaus noch politische Ambitionen, nämlich Deutschland neu zu gestalten. Aber eines wollten wir nicht, wie uns vorgeworfen wurde und wird. Wir wollten nicht das nationalsozialistische Regime restaurieren. Das wollten wir nicht. Aber wir wollten auch nicht im Sinne der Umerziehung Nation und Vaterland über Bord schmeißen. Und da ging es mir persönlich so. Als man damals suchte, als man aus Gefangenschaft kam, entdeckte ich in Hannover ein schwarz-weiß-rotes Plakat. Denke, Donnerwetter, das gibt es, da muss ja was Besonderes sein, und das war damals die DRP, genannt Deutsche Rechtspartei. Da schloss ich mich schon 1947 an, und Ende der 40er Jahre voll demokratischen und nationalen Elans begaben wir uns in Niedersachsen in einen der ersten großen Kommunalwahlkämpfe. Und meine Freunde, es geschah eine Sensation. Wir, die Nationalen, siegten und errangen beispielsweise in der VW-Stadt Wolfsburg die absolute Mehrheit. Wir besiegten FDP und CDU und SPD und zogen mit über 50% der Mandate in Wolfsburg ein. Aber meine Kameraden, dieses war unsere erste Lehre, wie es mit der Demokratie im Westen zu halten ist. Denn es geschah Folgendes, was heute nicht mehr so bekannt ist, vor allem nicht den Jüngeren bekannt ist. Die englische Besatzungsmacht, der dieses Wahlergebnis überhaupt nicht gefiel, erklärte diese Wahl für ungültig, verbot die DRP im Kreis Gifhorn und setzte mit den übrig gebliebenen Parteien Neuwahlen an. Und meine Kameraden, da haben wir erstmal Ende der 40er Jahre gemerkt, wie es mit dieser Demokratie eigentlich hier im Westen gedacht ist. Nämlich, dass man freie Bahn den Parteien gibt, die im Sinne derer da oben, besonders der Besatzung, regieren wollen, und dass man eine nationale und demokratische Opposition einfach kalt verbietet, nachdem sie in demokratischen Wahlen gesiegt hat. Und meine lieben Kameraden, und kein Mensch muss sich wundern, dass damals schon die ersten Patrioten abwanderten, indem sie sagen, unter diesen Verhältnissen hat es ja keinen Sinn, national und demokratisch zu arbeiten. Und dann kamen die vielen verschiedenen Wege. Die einen sagten, wir unterwandern die FDP. Die anderen sagten, wir suchen unser Heil bei CDU, CSU. Und es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Patrioten, die sagten, so auf keinen Fall, sondern wir arbeiten weiter. Denn irgendwann werden sich die Zeiten ändern. Aber meine Freunde, ich setze dieses an den Anfang, weil es nämlich die letzten 40 Jahrzehnte nationaler Politik kennzeichnet und die Behandlung nationaler Politik hat sich gar nicht so viel geändert. Nur die Methoden, die haben sich geändert und deswegen skizziere ich kurz, wie es weiterging. Nach diesem kommunalen Verbot durch die Besatzungsmacht und der Annullierung unseres Wahlerfolges gründete sich unter anderem die SRP. Die SRP hatte wiederum parlamentarische Erfolge und zog in die Landtage von Niedersachsen und Bremen ein. Und als sie dieses geschafft hatte, kam nunmehr das Bundesverfassungsgericht und verbot die SRP im Jahre 1952. Ihre Mandate, die Mandate der SRP, wurden den anderen Parteien in den Landtagen zugeteilt. Meine Freunde, wiederum ein schwerer Schlag für jeden Patrioten, und wiederum verschwand eine ganze Reihe im Gelände, weil sie sagten, einmal verbietet uns die Besatzungsmacht, einmal verbietet uns das Verfassungsgericht, was soll's also, das scheint doch alles unnütz zu sein, aber natürlich ging der Kampf der Patrioten weiter. Dann kam wieder die DAP zum Zuge im Jahre 1953 und die ging in den 53er Bundestagswahlkampf mit außerordentlich guten Erfolgsaussichten. Aber nun kam diesmal das Schwert in anderer Form, nämlich geschmiedet durch den Bundeskanzler Adenauer. Der Herr Adenauer sagte, ihr nationalen Wähler, habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Im letzten Jahr haben wir die SRP verboten. Und ich sage jetzt schon mal vorsorglich vor der Bundestagswahl 53, wenn diese DRP einen Wahlerfolg erreichen sollte, ich reiche schon vor der Wahl ein Verbotsantrag gegen die DAP ein. Er hat es nie getan. Er wusste, dass er es auch gar nicht tun kann mit Aussicht auf Erfolg. Aber meine Freunde, für die nationalen Wähler hatte diese Einschüchterung gereicht. Denn die sagen es doch ganz einsichtig. Im Oktober 52 haben sie die SRP verboten. Jetzt 1953 wird mit der DAP dasselbe passieren. Also wählen wir doch keine Partei, deren Mandate dann den anderen Parteien zugeteilt werden, die wir gar nicht haben wollen. Wiederum eine große nationale Enttäuschung. Und meine Kameraden, nun will ich das gar nicht weiterführen. Ich will nur das Prinzip deutlich machen, dass das Schwert immer anders war, was zur Rasur angesetzt wurde. Zuletzt dann, oder später dann, 1969 mit der NPD. Als wir 1969 bereits in 7 deutschen Landtagen saßen, und mit dieser Partei in den Bundestagswahlkampf gingen, da sagte uns jeder Demoskope, die NPD wird bei 8%, mit ungefähr 8% diesen Wahlkampf gewinnen. Es erfolgte eine unglaubliche Diffamierung der NPD und der letzte Schlag wurde am Sonnabend vor der Wahl ausgeteilt, indem sich der Präsident des Deutschen Bundestages, der CDU-Mann von Hassel, vor allen deutschen Sendern, Fernsehsendern am Samstagabend vor der Wahl erklärte, ihr nationalen Wähler, wenn ihr morgen früh die NPD wählt, dann wird in der Woche danach die Rote Armee in der Bundesrepublik einmarschieren, wollt ihr das verantworten? Meine Freunde, wer 1969 die nicht unberechtigt vorhandene Russenfurcht, denn selbstverständlich hatte ein großer Teil der hiesigen Bevölkerung über Flüchtlinge und so weiter, seine Erfahrungen mit der Roten Armee, wer diese Russenfurcht kannte, der wusste, dass dieses völlig unsinnige Argument, wer NPD wählt, holt die Rote Armee ins Land, ein ganz übler, durchsichtiger, mieser Trick war, aber er gelang. Die NPD bekam nicht die 8%, sondern es ließen sich genügend Wähler einschüchtern, sodass nur 4,3% überblieben und damit der Einzug in den Bundestag nicht geschafft wurde. Meine Freunde, ich sehe es an vielen Gesichtern, die kenne ich ja alle schon seit der damaligen Zeit, denen erzähle ich ja allen nichts Neues. Ich sage das mal im Wesentlichen mit dem Blick auf die Jugend, die nach der Europawahl sagt, wie kommt denn sowas alles? Ja, ebenso, auf diese Art und Weise kommt es, wer da noch einiges zu sagen. Und meine lieben Kameraden, und nun stelle ich einmal die jüngste Entwicklung in diesen Zusammenhang hinein. Wir wissen ja sehr genau, wir haben noch darüber zu sprechen, wir hatten einen ganz bestimmten Plan zur Europawahl und der Wahlkampf lief auch außerordentlich gut an. Aber, jeder von Ihnen hat es ja gespürt, da kam die Wahl in Berlin. Und meine Freunde und ihr haben wir wieder nun so einen Vorgang. Der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, und nun erinnern wir uns mal an das Ende der 40er Jahre, der NPD wurde durch die Besatzungsmacht in Berlin der Antritt zur Wahl in Berlin verboten. Den Republikanern mit einem teilweise deckungsgleichen Programm wurde der Antritt in Berlin erlaubt. Merken Sie doch mal das Spiel, was hier gespielt wird. Und meine Freunde, wir konnten keinen Wahlerfolg in Berlin haben, da uns der Antritt verboten war durch die alliierte Kommandantur. Und die Republikaner erzielten dort ihren öffentlich wirksamen Durchbruch. Und meine Freunde, vom Januar an, da hätte man blind sein müssen, um nicht zu merken, wie die Post abgeht. Das haben wir auch alle gemerkt, aber niemand kann von uns verlangen, dass wir einen Wahlkampf verloren geben, sondern wir kämpfen weiter, das ist ganz klar. Aber ich habe es doch genau gemerkt, es war doch ganz gleichgültig, ob ich in Passau oder in Flensburg oder in Kiel in eine Taxe einstieg, der Taxifahrer fing sofort an, von den Republikanern zu reden. Oder ich saß in Bayern, in Württemberg oder Niedersachsen in irgendein Lokal vor oder nach einer Versammlung und dann hörte ich am Nachbartisch, spricht doch kein Mensch über DVU, alles unterhält sich über die Republikaner. Und die gesamte Presse, die ja keine unabhängige Presse ist, verdammt nochmal, die von ihrer Herkunft her eine lizenzierte Besatzungspresse ist. Hat doch ein ganz durchsichtiges Spiel gespielt, in dem sie die Republikaner hochjubelte, wo es nur ging. Und meine sehr verehrten Kameraden, nun will ich Ihnen sagen, wir wollen uns überhaupt nichts in die Tasche lügen. Ich musste nur mal den Rahmen herstellen, um zu begreifen, in welchen Rahmen solche Dinge ablaufen seit 1948. Und meine lieben Freunde, unser Plan war gewesen, mit dem Bündnis der Deutschen Volksunion, mit dem Einsatz der organisatorischen Mittel der NPD und mit dem Einsatz der finanziellen Mittel von Dr. Frey, einen Zielgruppenwahlkampf zu führen und mit diesem Zielgruppenwahlkampf die 5% in der Europawahl zu überspringen, damit gewissermaßen die Vorebene geschaffen ist für den Einzug der NPD in den Bundestag im nächsten Jahr. Und wir werden also ganz Politiker jenseits der Realitäten, wenn wir nicht feststellen müssten und sollten, dass dieser Plan natürlich angesichts der Verhältnisse gründlich misslungen ist. Denn wir haben unser Wahlziel in keiner Form erreicht und das ist die Situation und da brauchen wir auch gar nicht drum herum zu reden. Es hat natürlich auch eine andere Seite, wie alle Dinge zwei Seiten haben, aber wir wollen da keinen Erfolg groß draus hervorfälschen. Es ist natürlich so, dass nach der Bundestagswahl 1969, von der wir gesprochen haben, eine furchtbare Krise der NPD einsetzte, in dem uns natürlich ganze Scharen verließen, die wiederum sagten, das hat ja keinen Zweck unter solchen Verhältnissen, und immer nur ein besonders standfester Kern blieb, aber mit diesem standfesten Kern und mit der Führung der Partei gelang es ja ab 1980 ständig die Wahlergebnisse der NPD wieder zu verbessern. Von 60.000 Stimmen auf 90.000, von 90.000 auf 190.000, von 190.000 auf 230.000. Und in dieser Kette nimmt sich der Wahlerfolg von rund einer 500.000 des Bündnisses nun keineswegs schlecht aus. Und meine Freunde, und nun sage ich Ihnen, dass man aus diesem Wahlergebnis auch eine positive Seite erkennen kann, nämlich, es haben in dieser Europawahl auch jene 2 Millionen, die die Republikaner gewählt haben, zum ersten Mal öffentlich die Abkehr von den etablierten Parteien CDU, CSU, SPD vollzogen. Sie haben den Mut gefunden, sich von diesen Parteien abzuwenden, angesichts der Verhältnisse, wie die Republikaner sind, ist es unsere Aufgabe, diese Wählerwanderung fortzuführen, sodass die Wahl der Republikaner nur eine Etappe bleibt und diese Wähler bei uns landen, die wir eine klare, ehrliche und demokratische Politik betreiben. Von dieser Seite her ist dieses Wahlergebnis in der Tat ein Teil der sich abzeichnenden Veränderungen im bundesrepublikanischen Parteileben. Nun, meine Kameraden, nun müssen wir doch mal einen ganz kleinen Moment zurück. Heute werden die Halunken ja ehrlich. Ich habe hier unter anderem eine Schulungsbroschüre für Funktionäre des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gewerkschaftliche Praxis, vielleicht kennt es der eine oder andere. Und diese Ausgabe beschäftigt sich ausschließlich mit dem Kampf gegen rechts. Und nun stehen hier solche Sachen drin von den linken Politologen, die wir wissen müssen. Die schreiben, es hat doch die letzten 40 Jahre alles so hervorragend geklappt. Wirklich, Integration und Ausgrenzung bestimmten den Umgang mit der NPD. Der NPD, hören wir das ehrliche Bekenntnis an, der NPD wurde mit Erfolg ein neonazistisches Kennzeichen aufgedrückt. Das schreiben sie heute, ganz offen. Sie schreiben nicht, weil sie schreiben können, die NPD sei eine neonazistische Partei. Aber sie sagen, es ist uns gelungen, gegen dieses Mal aufzudrücken und sie damit unten zu halten. Und nun geht's aber weiter. Aber nun schreiben sie, unsere Taktik ist gewesen, verharmlosen, verschweigen, ignorieren und tabuisieren. Also die Themen der NPD als narzisstisch zu erklären und mit einem Tabu zu belegen. Aber nun kommt es, meine lieben Freunde, und das steht hier auch ganz offen. Aber hier steht, diese Tendenzen beginnen sich jetzt zu rächen. Und an anderer Stelle steht, eine Partei wie die NPD wird ihren Weg fortsetzen und es seien ganz schlimm, sogar neue Wahlerfolge der NPD zu erwarten. Ich möchte das an und für sich, was ich hier nicht kann, weil das viele Seiten sind, eigentlich jedem Parteifreund in die Hand drücken, aber ich kann es hier zunächst nur einmal referieren. Und da sollen wir hellhörig sein, denn hier steht das Eingeständnis wörtlich drin. Wir haben euch erstens das Mal aufgedrückt, wir haben euch verschwiegen, wo wir konnten, wir haben euch ignoriert, wir haben euch tabuisiert, aber nun geht's nicht mehr, weil eine andere Zeit kommt. Und meine Freunde, und da liegen selbstverständlich auch mit dem Schaltigwerden der alten Schwerter für uns die neuen Möglichkeiten einer offensiven nationaldemokratischen Politik. Und meine lieben Kameradinnen und Kameraden, ich muss in diesem Zusammenhang und speziell in Bayern, weil hier die Republikaner ja ihre besonderen und größten Wahlerfolge haben und vermutlich auch noch für eine Zeit haben werden, da wollen wir uns auch nicht die Tasche lügen, in Ergänzung dessen, was Walter Bachmann gesagt hat, noch einige Hinzufügungen machen. Ich habe Ihnen anhand der persönlichen Situation gesagt, wie es einem damals 20-Jährigen zugute war, wenn er aus Gefangenschaft kam und sein nationales Herz trotz der Niederlage bewahrt hatte. Und nun will ich Ihnen auch eines sagen und ganz persönlich und aus der Generation heraus. Und ich sage das nicht, damit Sie es in der Öffentlichkeit verwenden sollen, ich sage es nur in dieser internen Amtsträgertagung der NPD. Wenn ein Mann von der Waffen-SS kommend, unmittelbar darauf im Dunstkreis der Kommunisten als Journalist tätig wird. Und wenn er seine Artikel schreibt, neben dem größten bolschewistischen Mordhetzer, den es jemals gegeben hat, nämlich neben Ilja Ehrenburg in der gleichen Zeitung. Ilja Ehrenburg ist der, der die Rote Armee aufheizte, mit Parolen, ich kenne nichts Lustigeres als deutsche Leichen. Und meine lieben Freunde, der war so übel, dass er selbst im Februar, März 45 von der Roten Armee beziehungsweise von der Führung in Moskau Schreibverbot erhielt. Das will schon was heißen im Jahre 1945, weil er denen unangenehm wurde. Und neben diesem Mann schreibt Herr Schönhuber in einer kommunistischen Zeitung und will uns heute einreden, er hätte das nicht gemerkt. Das kann doch jemand erzählen, der sich nachweisbar den Hut mit der Kneifzange aufsetzt, meine lieben Freunde. Und dann marschiert dieser Schönhuber von dieser kommunistischen Zeitung in den Dunstkreis der Sozialdemokraten, um Karriere zu machen. Und schreibt üble Artikel gegen die deutschen Vertriebenen. Und als das nicht mehr recht hinhaut, schließlich ist man ja in München, kriecht er unter beim Freundeskreis Franz Josef Strauß der heimlichen bayerischen Regierung. Und damit erreicht er dann auch sein Karriereziel beim Bayerischen Rundfunk, nur hat er sich nicht zu seinem Buch verführen lassen dürfen, was ihn dann die Stellung kostete. Und nun nimmt er Rache. Und meine Freunde, ich will Ihnen sagen, wir sind eine originale, von unserer Herkunft her und unserer Authentizität her, eine originale, nationale deutsche Freiheitspartei mit den entsprechenden Persönlichkeiten, ein Mann, der politisch so gehandelt hat, wie Schönhuber, ich sage das als persönliche Meinung, ist für mich ein politisches Schwein. Aber wenn wir gerade dabei sind bei den Republikanern, meine Freunde, dann kann das, was ich Ihnen als persönliche Meinung gesagt habe, nicht das Rezept im Umgang mit den Republikanern sein. Denn wir wollen uns nichts vormachen. Von Schleswig-Holstein bis zu Bayern gibt es eine Menge anständiger, aufrechter Patrioten, die derzeit bei den Republikanern mitmachen. Und meine Freunde, und diese ehrlichen, anständigen Patrioten, die dürfen wir in keinster Weise diffamieren, sondern wir müssen versuchen, sie in irgendeiner Form zu gewinnen. Und meine lieben Kameraden, deswegen sage ich, mit Schönhuber und Neubauer werden wir nichts mehr zu tun haben wollen. Aber Republikaner an der Basis und Republikanerinnen an der Basis, die ihr trefft, umarmt sie und küsst sie. Ihr könnt das ruhig wörtlich nehmen. Und keine Furcht. Das heißt also mit anderen Worten, versucht an der Basis, zum Beispiel Kommunalwahlkämpfen, gemeinsame Listen zu bilden, NPD, DVU und Republikaner, wo anständige Patrioten sind, bildet, wenn es geht, mit ihnen gemeinsame Listen. Ihr könnt die obere Führung der Republikaner in ihrer Verbohrtheit nirgends besser treffen, als wenn dieses Unternehmen von der Basis her unterlaufen wird. Und meine Kameraden, wenn man nun, wie ich schon sagte, so lange in der nationalen Politik tätig ist und auch einiges im eigenen Lager erlebt hat, von Leuten, die schwach wurden, von Leuten, die wegliefen, von Leuten, die sich kaufen ließen und so weiter, kann man natürlich heute solche Landesparteitage der Republikaner wie in Hannover nur mit einem inneren Schmunzeln betrachten. Da sitzen doch die ganzen Abgetragten von SPD, CDU, auch von der NPD und führen da ein Höllenspektakel auf. Es war ja schön zu hören, wie die Delegierten am Schluss in den Ruf ausbrachen, schön Hufe raus. Das war für ihn sicherlich ein tolles Erlebnis in Niedersachsen, wo die Leute also diesbezüglich da etwas anders reagiert haben. Aber meine Freunde, ich beobachte mit Genuss, wie die Abgetrabten und Rachelüsternen gegen ihre alten Parteien zuhaufen zu den Republikanern strömen. Hier da nur mal ein Beispiel. Wir hatten in Bremerhaven einen Menschen, der war 20 Jahre lang Fraktionsgeschäftsführer der SPD. Und jetzt ist er es nicht mehr, er hat seine 20 Jahre rum und er erwartete von der SPD für seine treuen Dienste ein Ehrensold, den es aber im Gesetz nicht gibt. Und die SPD hat ihm diesen Ehrensold nicht bewilligt. Daraufhin ist er in der Bodenwoche zu den Republikanern gegangen und hat verkündet, er würde jetzt für Ordnung und Sauberkeit im Staat schreiben. Ich könnte Ihnen da x Beispiele von abgetrabten CDU-Kreisdirektoren und, die alle keine Nationalen sind, sondern sie glauben, mit dem Knüppel der Republikaner ihre alten Parteien treffen zu können. Rache ist Blutwurst, das ist deren Parole, aber nicht, kämpft sie nicht für die Nation. Und meine Freunde, das Wirken und Walten eines solchen Haufens, dem können wir getrost zusehen und können getrost abwarten. Wir müssen nur eins dabei tun, unsere absolute Geschlossenheit bewahren und gleichzeitig eine politische Offensive zu beginnen, die uns wieder nach vorn bringt. Und meine verehrten Kameraden, das bietet sich doch an. Man muss also nur mal einen Blick in die repräsentativen Wahlergebnisse Berlin mit den Republikanern, Frankfurt, NPD und der Europawahl werfen. Und da kommt man auf ganz springende Punkte, von denen aus dem bisherigen Ergebnis unsere zukünftige Arbeit bestimmt werden muss. Zum einen, die Nationaldemokraten hatten in Frankfurt, und das ist durchaus repräsentativ, einen durchschlagenden Erfolg bei den Jung- und Erstwählern. Das heißt also, die höchsten Ergebnisse haben wir bei den 18- bis 21-jährigen Männern erzielt, die 13% NPD gewählt haben. Und ähnliche repräsentative Zahlen gibt es überall im Bundesgebiet, auch bei der Europawahl. Und das heißt mit anderen Worten, eine der künftigen Hauptzielgruppen sind jetzt die jüngsten Wähler und die nachwachsen. Denn ich sage Ihnen eines, wenn die 18- bis 21-Jährigen heute bevorzugt NPD wählen, bei den 14- bis 18-Jährigen sieht es noch viel besser aus, die jetzt kommen. Und deswegen, meine Kameraden, und das natürlich besonders unsere jungen Kameraden, macht diese NPD attraktiver für die Jung- und Erstwähler und für die Jugend, als diese Partei heute noch ist. Da liegt eure Aufgabe und wenn wir das schaffen, die deutsche Jugend zu gewinnen, dann gewinnen wir auch die Zukunft und gewinnen in Zukunft bei. Aber ich sage auch mit Eindeutigkeit, da muss sich auch teilweise, und wir sind hier ja dazu da, heute offen hier zu reden, da muss sich auch einiges innerhalb der NPD ändern. Ich sage jetzt mal als negatives Beispiel, wenn 3, 4 Jugendliche voller Begeisterung zu einem Kreisverband der NPD stoßen, begleiten diesen Kreisverband ein halbes Jahr lang in seiner täglichen Arbeit und schreiben dann Briefe, in denen steht, das scheint nicht meine Partei zu sein. Denn in dem halben Jahr, in dem ich in diesem Kreisverband bin, haben sich unsere Kameraden lediglich damit beschäftigt, wie die Schlacht von Stalingrad hätte gewonnen werden können. Und meine Freunde, und da machen wir uns auch nichts vor, ich persönlich, als noch Kriegsteilnehmer, Mich interessieren manche dieser Themen auch. Aber wer glaubt, heute damit noch etwa Jugend motivieren zu können, der sitzt doch in der eigenen Partei nicht ganz auf dem richtigen Dampfer. Und wir geben uns eine riesige Mühe, unter der Führung von Udo Vogt ein Bildungswesen aufzuziehen, in dem wir junge, qualifizierte Kameraden ausbilden, denen dann aber auch die Organisation die Möglichkeit geben muss, in verantwortungsvolle Stellen einzuziehen. Meine Kameraden, das wissen Sie, ich bin ja selber ein Angehöriger der älteren Generation. Das spricht nicht etwa gegen die alte Generation, in gar keiner Weise. Aber wenn jeder Stillstand bedeutet Rückstand, und wir müssen, und das ist ja auch der Zug der Zeit, wenn Sie jetzt nach der Europawahl die Eingänge in Stuttgart angucken an neuen Mitgliedern, dann sind das fast ausschließlich Mitglieder im Lebensalter bis zu 30 Jahren. Und Sie sind uns sehr herzlich willkommen. Und Sie sollen uns helfen und wir müssen Ihnen die Möglichkeit geben, unsere Verbände zu verjüngen. Selbstverständlich nicht etwa nur um den Jugend willen, weil Jugend ja kein Verdienst ist. Aber wenn es sich um junge, qualifizierte Kameradinnen und Kameraden handelt, dann müssen wir die eng in die Organisation einbauen. Und meine verehrten Kameraden, nun lassen Sie mich auch in diesem Zusammenhang, ich weiß, wovon ich rede, einige, oder einen zumindest, heißes Eisen anschneiden. Und ich kann Ihnen sagen, und das sage ich mal grundsätzlich vorweg, meine lieben Kameraden, wir sind im Gegensatz zu anderen eine gesamtdeutsche Partei, wir sind keine separatistische Nationalpartei der Bundesrepublik Deutschland, sondern wir sind eine Partei des ganzen Deutschlands und des ganzen deutschen Volkes. Und das bleiben wir auch. Und meine Freunde, ich werde Fuchs, Teufel, Zwilf, wenn ich in den eigenen Reihen angesichts der Umsiedler, die zu uns kommen, mitunter Meinungen höre, die eine westdeutsche Stammtisch- und Spießbürgermeinung sind, und der wir als Nationaldemokraten entgegentreten müssen. Wer kein Betrüger ist und kommt aus dem Osten oder er kommt aus der DDR, der ist ein Deutscher wie wir und wir sollen ihn in die NPD hineinbringen. Da gehört er hin. Und die wagen Dinge demoskopischer Zahlen. Im August dieses Jahres ergab eine Umfrage, dass ein großer Teil der Deutschen, am meisten im Übrigen 20% höher als die Normaldeutschen bei den Republikanern, gegen die Zuwanderung von Deutschen aus dem Osten sind. Also bei den Republikanern 20% mehr als in der übrigen Bevölkerung. Meine Freunde, das sind Sachen, die demaskieren eine angebliche nationale Partei bis aufs Blut. Aber nun gab es ja auch, ich geschehe es ja bei uns, einige Leute, die sagten, ja, aber an den Stammtischen wird ja so und so geredet, bringt man das Aussiedlerproblem nicht so ganz nach vorn. Und meine Freunde, die sind nun auch selbst in den eigenen Reihen wieder blamiert, denn eine Blitzumfrage von vorgestern hat ergeben, dass durch die Fernsehbilder von Passau und anderswo die Leute derartig in ihrem Gefühlsleben beeindruckt sind, dass nun vorgestern 75% aller Westdeutschen die Zuwanderer begrüßen. So schnell ändern sich demoskopische Zahlen, so schnell ändern sich demoskopische Zahlen. Und so schnell, meine Freunde, können Meinungen umschlagen. Man sieht hier übrigens auch die Macht der Presse und der elektronischen Medien. Und nun, meine verehrten Kameraden, eine weitere Zahl der Blitzumfrage von vor 2 Tagen. Und die sollte uns geradezu hellwach machen. 89% aller deutschen Übersiedler stehen auf dem Boden der deutschen Wiedervereinigung. 89%. Und man braucht doch nur die ergreifenden Bilder zu sehen, wie die Deutschen das DDR umwandeln an ihren Autos in D-Deutschland. und wir ihre Trinksprüche hören. Wir trinken eine Kleinigkeit auf die deutsche Einigkeit und so weiter und so fort. Und meine Kameraden, wenn ich gesagt habe, Jugend zu uns, so sage ich Ihnen auch, ihr müsst euch als Nationaldemokraten um diese Deutschen, die zu uns kommen, kümmern. Ihr müsst sie ansprechen, wie das die Münchner getan haben. Denn es ist ein Potenzial mit 89% für die deutsche Einheit und wir wären ja geradezu pflichtvergessen, wenn wir diese Möglichkeit als neue Zielgruppe für uns nicht ausnutzen würden. Und deswegen, da müssen wir auch rangehen, meine Kameraden. Und zum Dritten, die Ergebnisse der Europawahl wie auch Frankfurt und anderswo zeigen, dass unsere hauptgeneigten Wähler in der deutschen Arbeiterschaft sitzen und bei den Unterprivilegierten. Und die Demoskopen wissen, dass 20% bisheriger SPD-Wähler mit dem Gedanken spielen, eine rechte Alternative zu wählen. Und meine Freunde, wer kann denn eigentlich dem deutschen Arbeiter, sei es im Ruhrgebiet oder Bayern, etwas sagen und anbieten? Können das diese Spießbürger der Republikaner oder können wir das mit unserem Arbeiterprogramm der Mitbestimmung und der Mitbeteiligung? Da sind wir weit, weit den anderen voraus. Und meine Kameraden, es erfüllen mich manche Tatsachen manchmal etwas, ich will nicht sagen mit Trauer, aber mit Bedenklichkeit, wenn im August der Pressedienst der Sozialdemokraten Blick nach rechts schreibt, die NPD wird zwar leider noch Erfolge erringen, und dann unter anderem schreibt, die NPD hat eine modernisierte Programmatik, aber diese Programmatik ist nicht Allgemeingut der Partei. Und sie schreiben wörtlich, für viele Mitglieder und Funktionäre dürfte dieses Programm auch zu anspruchsvoll sein. Sie sind einfach intellektuell überfordert. Meine Kameraden, ich stimme dieser Meinung in gar keiner Weise zu, aber der Grundtendenz, dass sich wir, jeder Einzelne von Ihnen, etwas genauer mit dem Programm beschäftigen sollte, das eines der fortschrittlichsten Programme ist, das eine deutsche Partei in dieser Bundesrepublik hat, das möchte ich schon jedem Einzelnen empfehlen. Und meine Kameraden, ich sage das auch, obwohl ich dazu nachher noch einiges sage, mit dem Blick auf die Pressearbeit. Ich freue mich über jeden Leserbrief, der auftaucht in der Presse und der oftmals mit großem Sachverstand von unseren Mitgliedern geschrieben wird. Aber manche Mitglieder erfinden sich auch ihre eigene Politik und ich möchte Ihnen raten, bevor Sie einen Leserbrief schreiben, erstmal ins Programm zu gucken und dann möglichst vielleicht sogar das Programm in diesem Punkt abzuschreiben. Dann würden Sie besser liegen, als wenn Sie ständig aus sich heraus eigene Politik entwickeln wollen. Denn wir haben, ich wiederhole es, eines der besten und anspruchsvollsten Programme. Wir müssen aber dieses Instrument auch in der Öffentlichkeit nutzbringend für die Nationaldemokraten einsetzen. Und meine lieben Kameraden, und da haben wir also schon drei eklatante Zielgruppen unserer künftigen Arbeit, nämlich Jugend, nämlich Arbeiter und nämlich die Gruppe der Aussiedler, die sich in den nächsten Jahren um 2 Millionen vermehren wird. Und meine lieben Kameraden, und nun nochmal mit dem Blick auf die Republikaner. Ich habe hier, und ich sage das, weil wir uns so grundsätzlich von diesen unterscheiden, ich habe hier das Mitteilungsblatt der Republikaner für das Saarland, ganz jung erschienen, und in diesem stehen auf Seite 2 im wesentlichen Schiedsgerichtsverfahren, die eingeleitet worden sind, um irgendwelche Leute rauszuschmeißen. Und die Seite 3 ist eine Seite zum Schmunzeln, eine Witzseite. Eine Witzseite. Und auf dieser Witzseite steht ein Gedicht. Ich spare mir das Ganze, aber ich sage Ihnen mal einige Stellen daraus. Vom Arbeitsamt, da komme ich her, ich muss euch sagen, es gibt keine Stellen mehr. Kommt was über Ausländer. Sie feilschten und füllten sich mit Geld ihre Taschen. Da gucken wir dumm, wir Deutschen, wir Flaschen. Und als ich nach Hause fuhr mit dem Busse, saß vor mir ein Wolga deutscher Russe. Hunger. Vor Wut ging ich in den Laden und kaufte mir Käse. Wer stand vor mir? Ein geflohener Vietnamese. Merken Sie, wie hier Tamilen, Vietnamesen gleichgesetzt werden mit einem Wolgadeutschen, der zu uns kommt. Das ist diese Spießbürgerpartei, diese separatistisch-westdeutsche Spießbürgerpartei, der wir das Handwerk zu legen haben. Meine sehr verehrten Kameraden, ich meine, dass daraus auch deutlich wird, dass die Nationaldemokratische Partei Deutschlands eine unverzichtbare Partei ist. Und ich sage das auch mit dem Blick auf das Bündnis. Meine Kameraden, es galt für uns, und ich habe ja kein Hehl daraus gemacht, dass die große Planung nicht gelungen ist, aber es galt für uns zu verhindern, dass in einer bundesweiten Wahl Republikaner antreten, mit dem Rückenwind, den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten und auch nicht ahnen konnten, dass die DVU antritt mit einem Millionenkapital und als dritte die NPD. Auch heute kann mir noch keiner erzählen, dass wir trotzdem einen Riesenerfolg gehabt hätten. Das sind Illusionen. Illusionen sind auch, wie mir gestern ein sehr gutmeinender Kamerad sagte, aber ihr hättet noch folgende Lösung machen müssen. Die NPD tritt an und der Frei gibt uns die Millionen. So, ich gebe zu, ein fantastischer Gedanke. Der würde mir auch kolossal imponieren. Ich kann den Gedanken noch weiterspinnen, meine Freunde. Kann ich noch weiterspinnen? Und ich könnte sagen, da ich Nationaldemokrat bin und genau weiß, was ich will, möchte ich, dass es erstens keinen Schönhuber und keine Republikaner gibt, dass es zweitens kein Frei und keine DVU gibt, dass wir einen Parteivorsitzenden haben, der so mediengerecht ist wie Herr Heiler, dazu der Frei uns die Millionen gibt und wir als NPD durchziehen. Wunderbar, nicht? Bloß, das hat auch mit politischen Realitäten überhaupt nicht die Bohne zu tun. Politik ist die Kunst des Möglichen und nicht die Kunst der Utopien und der Wünsche. Und meine Freunde, und weil ich also die nicht wegdiskutieren kann, alle nicht, und das alles nicht wegdiskutieren kann, dann muss ich sehen, in ein erträgliches politisches Verhältnis zum Nutzen der Nationaldemokratischen Partei zu kommen. Und meine Kameraden, ihr seid doch alles alte Praktiker und junge Praktiker. Und da wisst ihr doch eins ganz genau. Guckt euch euren Ortsverband an, guckt euch euren Kreisverband, guckt euch den Landesverband an. Vor 40 Jahren habe ich noch gedacht, Politik ist zu 90% Idealismus, wir müssen nur entsprechend rangehen. Heute, 40 oder 45 Jahre später, weiß ich ganz was anderes. Ich weiß, unsere politische Führungsarbeit ist zu 10% politischer Idealismus des Vorwärtstreibens und zu 80% oder 90% tägliches Krisenmanagement in der Partei. Und da soll sich keiner was in die Tasche lügen, meine Kameraden. Wenn eine Partei größer wird als 15 Leute oder als 500 oder einige Tausend umfasst, wie wir die NPD sind, in jeder soziologischen Gemeinschaft dieser Größenordnung knirscht es von früh bis abend. Das ist normal, das ist auch kein Kaninchenzüchterverein so. Und meine Freunde, auch Ihre Arbeit in der Praxis stellt doch dar, dass Sie im Kreisverband, im Landesverband, hier in der Führung Krisen managen. Das kann auch gar nicht anders möglich sein. Und nun, wenn Sie das wissen, meine Freunde, ist es denn nicht völlig natürlich, dass es einem Bündnis zwei verschiedener Parteien, die zwar in den Grundlinien übereinstimmen, aber sich sonst doch in mancherlei Dingen stark unterscheiden, dass es da erst recht hier und da knirschen. Und da kann es doch nicht unsere Aufgabe sein, wie das manchmal in dieser Partei geschieht, dass man wütend reagiert, mit einem großen Geschrei reagiert, was hat denn nun wieder dieser Frei oder diese DVU sich hier geleistet? Genauso wütend reagieren die von der anderen Seite. Wir wissen das. Von früh bis abend werden die in München bombardiert von Mitgliedern schreiben. Verflucht, was hat sich hier am Ort die NPD wieder geleistet? Was haben die hier über Dr. Frey gesagt? Und so weiter und so weiter. Ich appelliere da an die Einsicht, meine Kameraden. Es ist leichter, politische Ideale auszugeben, als sie in der Praxis zu leben. Und sie in der Praxis zu leben und zu gestalten. Das heißt auch mit Vernunft und Bedacht, Krisen zu lösen und sie zu lösen im gemeinsamen Interesse der nationalen Sache. Anders geht das nicht und anders kommen wir mit einer Politik der Vernunft auch keinen Schritt voran. Und da gibt es Verbände, da klappt es hervorragend und andere, da klappt es noch nicht so gut. Die kann auch für uns in Anspruch nehmen, zum Beispiel in Bremen. Wir sind der einzige Verband, der in Bremerhaven die Ergebnisse der Landtagswahl, obwohl wir in Bremerhaven schon 5% hatten, sonst gäbe es ja das Landtagsmandat der DVU in Bremen nicht, in der Europawahl steigern konnten. Also, es ist nicht so, wie mancherorts behauptet wird, dass das Bündnis mit der DVU und immer und in jedem Falle hätte schaden müssen. In Bremen haben wir genau das Beispiel platziert, in dem die DVU-Ergebnisse, die ohnehin über 5% in Bremerhaven lagen, noch gesteigert wurden. Aber ich sage auch, wir arbeiten in Bremen, wie in anderen Verbänden auch, hervorragend mit den Kameraden der DVU an der Basis zusammen. Meine Freunde, und hier geht ja nur noch viel mehr als für die Basis der Republikaner. Der DVU-Mann, der mag im Regelfall älter sein, als wir Nationaldemokraten es sind, die wir in der Struktur jünger sind. Der DVU-Mann mag in dem einen Punkt eine andere Meinung auch haben wie wir, vielleicht zum Beispiel bei der Mitbestimmung und Arbeitermitbeteiligung. Aber auf jeden Fall ist er einer, der an der deutschen Einheit und gesamtdeutschen Zielsetzung festhält. Und wenn er das als Hauptziel hat, dann sollten wir das Trennende möglich runterbügeln, um gemeinsam zu Erfolgen zu kommen, und zwar auch für unsere NPD. Und meine lieben Kameraden, ich rede also in all diesen Dingen keineswegs um die Sache herum. Ich kenne die Schwierigkeiten, ich kenne eben auch diesen Erscheinungen, aber das ist alles mit dem guten Willen meisterbar. Nun lassen Sie mich noch eines sagen, auch zu diesem Gesamtkomplex. Wissen Sie, wir sollen natürlich eine Partei sein, die dem Volk aufs Maul schaut. Wir müssen also mit der Sprache des Volkes sprechen. Wir dürfen nicht diesen plumpen Populismus betreiben, wie die Republikaner und Schönhuber, wenn an den deutschen Stammtischen gegen Aussiedler gemunkelt wird, uns an so etwas anzuhängen. Im Grundgesetz steht nicht, die Parteien laufen der Meinung, der Tagesmeinung des Volkes nach, sondern im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Und dort, wo der Wille unseres Volkes mehrheitlich falsch ist, da haben wir den vollen Einsatz darauf zu legen, diesen Willen zu ändern. Und meine Freunde, um beim Thema zu bleiben und damit auch bei der Demoskopie. Meine Kameraden, dann haben wir unseren Mitbürgern beizubringen. Wenn ihr meint, es gäbe Schwierigkeiten mit 200.000 Deutschen, die da kommen, dann rafft euch doch endlich auf, dann schmeißt doch mal 200.000 gelbe, schwarze, Rauschgiftdealer, Verbrecher jeder Hautfarbe, Asylbetrüger aus diesem Land raus und dann haben wir Platz für die Deutschen. Es ist also überhaupt keine Frage, meine Kameraden, und das wollte ich versuchen herauszuarbeiten, dass wir dann die blendendsten Möglichkeiten haben, wenn wir eine zielklare, astreine, als ehrliche nationale Parteipolitik betreiben. Dann steht uns insbesondere, ich wiederhole das nochmal, bei den in Aussicht genommenen Zielgruppen läuft alles auf uns zu. Und meine Kameraden, ich ende das mit dem und mit einigen Bemerkungen, die der Walter Bachmann vorhin auch schon gesagt hat. Meine Freunde, wir wollen unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Was die Republikaner nicht haben und niemals haben werden, und die Karriereparteien in Bonn, der Neukommer mit den Aktenköfferchen in der Hand, sowieso niemals erreichen werden. Wir sind eine seit 25 Jahren gestählte, gesiebte Elite und seid stolz darauf, dieser Elite angehören zu dürfen, meine Freunde. Es ist immer die Minderheit gewesen, die auf Dauer die Dinge geändert hat. Von satten Mehrheiten geht nichts aus und ist noch niemals etwas ausgegangen. Und das ist das Grund, die Strukturen unserer Partei, die gefestigten Strukturen unserer Partei, die nicht wanken und nicht weichen, auch wenn es mal nicht so klappt, wie es klappen soll, mit denen wir das Instrument für die Zukunft in der Hand haben. Und ein allerletztes, meine Kameraden, wenn im Jahre 1913, das ist die Generation meiner Großeltern, jemals damals die Deutschen gefragt hätte, wie geht es denn in der Zukunft weiter oder wie sieht es in 10 Jahren aus? Ist es möglich, in der guten alten Zeit, wie es die Großeltern schilderten, dass es in 10 Jahren, 1923, dieses Deutsche Reich in dieser Form nicht mehr gibt? Den Kaiser gibt es nicht mehr und Könige nicht mehr. Da hätte jeder Deutsche oder 80% oder 90% gesagt, vollkommen ausgeschlossen. Kann es gar nicht geben. Aber 10 Jahre später war es Realität. Und meine Freunde, und wenn wir, ich gehöre ja nicht zu denen, die leugnen, dass sie der Jugendbewegung im Jahr 1937 angehört haben, und zwar mit gutem Glauben, vollem Bewusstsein und heiliger Überzeugung. Und meine Freunde, wenn uns damals jemand gesagt hätte, junger Freund, reiß dein Maul doch nicht so auf. In 10 Jahren, da gibt es deinen Führer nicht mehr, da gibt es den Nationalsozialismus, gibt es überhaupt solche Reich nicht mehr. Wenn mir das 1937 jemand gesagt hätte, hätte mich vor Lachen gar nicht mehr eingekriegt. Ist das doch völlig unmöglich, kann es doch gar nicht geben. Aber es war dann so, in der Realität. Und wenn wir, als wir im Sommer 1945 in den Lagern der Sieger saßen, in meinem Falle unter sowjetischer Obhut, und da wurden die Potsdamer Beschlüsse bekannt. Und da haben wir uns alle gesagt, Mensch, Mensch, mit Deutschland ist es aus. Und wenn dann einer gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe heute Nacht geträumt, ich will euch mal schildern, ich habe geträumt, wie Deutschland 1955 aussieht, in 10 Jahren. Und der Typ hätte gesagt, in 10 Jahren ist Deutschland zwar nicht wiedervereinigt, aber der materielle Lebensstandard ist höher als vor dem Krieg in 1939 und Ähnliches, wie es dann 1955 war. Dann hätten wir gesagt, Kamerad, der direkte Weg zur Sanitätsbaracke ist dort rechts hinten. Geh hin, du bist durchgeknallt, du hast sie nicht mehr alle, lass dich behandeln. Aber meine Freunde, nicht zu leugnen, die Realität war so. Und wenn ich heute lese, die englische Historiker sagen, in England redet man viel offener als in Deutschland und deswegen halten wir die deutsche Wiedervereinigung in kürzester Zeit für möglich, schreiben englische Historiker in der vorigen Woche. Und wenn andere Zeitungen, Sie kennen doch das Argument, meine Kameraden, wir dürfen nicht wiedervereinigt werden, unsere Nachbarn wollen das nicht. Wenn dann ein französischer, der bekannteste Schriftsteller, Michel Tournet, derzeit schreibt, was soll eigentlich dieses Geschwätz? Wir Franzosen sind stärker als die Belgier, aber wir bedrohen doch Belgien nicht. Wir sind stärker als die Niederländer, aber niemand empfindet daraus eine Bedrohung. Warum sollte denn Europa vor einem wiedervereinigten Deutschland Angst haben? Ein Franzose schreibt das, die CDU redet ganz anders. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und das haben die Aussiedler auch mit sich gebracht. Weltweit, aber nicht in der Bundesrepublik, weltweit gibt es jetzt eine neue Diskussion über die deutsche Wiedervereinigung und das sollten wir nutzen als Deutsche. Und meine Kameraden, und damit zum Letzten. Und ich habe diese 10-Jahres-Sprünge aufgezeigt, dass in der Realität immer alles anders kommt, als die Mehrheit sich das denkt. Und nun gehe ich gar kein Risiko ein, wenn ich sage, auch in den nächsten 10 Jahren ändert sich, wie ich am Anfang sagte, grundsätzlich alles wieder. Und ich bin davon überzeugt, und das ist die reale Utopie. Die reale Utopie ist, dass Deutschland zum Ende dieses Jahrtausends wieder vereinigt ist. Und die reale Utopie ist, dass in ferner Zukunft die Nationaldemokraten die Dinge der deutschen Politik bestimmen, wenn wir treu zusammen und durchhalten, vorwärts Nationaldemokraten. Es folgt nun der zweite Rosinenbonbon, der zweite rhetorische Rosinenbonbon. Der Generalsekretär, das Wort hat Walter Seetz. Nationaldemokraten, liebe Parteikameraden, das Ziel unserer Partei der kommenden Zeit ist, und das verkündige ich hier nicht nur, sondern das ist es, ist eine erfolgreiche Bundestagswahl im Dezember 1990. Das ist das Ziel und alle unsere Arbeit in den kommenden Monaten haben diesem Ziel untergeordnet zu sein. Ob wir Kommunalwahlen betreiben, ob wir Landtagswahlen betreiben, wo auch immer, dient allein dem Ziel der Bundestagswahl, damit wir dort einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf und eine erfolgreiche Bundestagswahl bestreiten können. Meine Freunde, wir haben ein Bündnis eingegangen und es war damals in unserer Überlegung, als wir dieses Bündnis eingingen mit der DVU, die Überlegung, dass wir an der Europawahl nicht teilnehmen, sondern die DVU, wir aber die DVU in dieser Europawahl unterstützen. Aber unsere Fernüberlegung war, unsere wichtigsten Wahlen in dieser Republik sind die Bundestagswahlen. Und da mussten wir, wenn wir die Unterstützung der DVU haben wollten, eben auf diese Europawahl verzichten. Wir haben dieses Opfer gebracht und dieser Weg wird eingehalten. Die DVU wird uns in der Bundestagswahl mit allen ihren Mitteln unterstützen. Meine Freunde und Herren, sonst wäre dieses Opfer, was wir gebracht haben, dass wir nicht zur Europawahl angetreten sind, völlig umsonst gewesen. Und das hoffen wir nicht, dass das hier bei uns irgendwelchen Anschein findet. Meine Freunde, wichtigste Voraussetzung für die Bundestagswahl ist die Verbreiterung unserer Organisation. Sie trägt unser Wollen nach draußen und nur mit der Basis können wir einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf führen. Also, Arbeit hat wieder, wenn es die Bundestagswahl angeht und die anderen Wahlen, Mitgliederwerbung und nochmal Mitgliederwerbung. Wir brauchen die Menschen draußen in der Organisation, wir brauchen sie, um unseren Wahlkampf erfolgreich gestalten zu können. Und nun bitte lassen Sie mich nochmal einen Vorschlag hier machen. Nehmen Sie in den Kreisverbänden Vertrauensleute, die brauchen gar nicht Mitglied bei der NPD zu sein. Wir müssten eigentlich, wenn ich das mal etwas überzeichne, in jedem Dorf einen Vertrauensmann der NPD besitzen, der wiederum, und ich sage es nochmal, kein Mitglied sein braucht. Nur ein Ansprechpartner. Wenn wir unsere Verbände verbreitern, es ist wenig sinnvoll, dass wir in der Kreishauptstadt 20 Mitglieder haben und sonst im übrigen Umkreis kein einziges Mitglied haben. Also wir müssen dafür sorgen, dass ein Vertreter der NPD, der uns in der Wahl auch hilft, überall sitzt, ohne Mitglied zu sein. Und da können Sie ruhig auch die Mitglieder der DVU, die Sie ja sicher kennen, zurückgreifen und die unsere Organisation durch Vertrauensmänner verstärken sollen. Meine Freunde, die Zielrichtung ist klar. Eine erfolgreiche Bundestagswahl. Ich habe als Generalsekretär dieser Partei die Wahlkampfleitung. Jetzt übernommen, mein Stellvertreter ist der Udo Vogt, den Sie hier aus Bayern ja alle kennen. Selbstverständlich ist die Wahlkampfleitung die bisherige Führung, das Präsidium der Partei und die darüber angereicherte Arbeitsgruppe, Generalsekretär, die mit den Hauptabteilungsleitern und Amtschefs unserer Partei gemeinsam diese Wahlkampfleitung bestreiten werden. Wir werden alles tun, neue Wege in der Propaganda zu finden, mal eine ganz andere Art von Propaganda zu machen. Der Uli Eichenfeld wird euch nachher noch bei seinem Vortrag über die Ergebnisse der Strategiekommission dazu etwas sagen. Meine Freunde, ich möchte Ihnen auch ein Rezept, die Furcht vor den Republikanern, die kann da sein oder sie kann nicht da sein, das einzige Rezept, was ich dagegen habe, das ist unsere Arbeit und unser Tun. Das ist das einzige Rezept. Damit können wir auf Dauer auch diese Wahlerfolge der Republikaner wettmachen. Meine Freunde, wenn wir da sind, denn eins steht fest, die Republikaner wollen in dieser Republik kippen. Sie wollen im Grunde eine bessere CDU sein oder CSU. Daraus sind sie auch entstanden aus der CSU und sie wollen eine bessere CSU sein und sie wollen vor allen Dingen auch koalitionsfähig sein mit dieser CDU. Und infolgedessen können sie diesen Staat oder diese Regierung oder diese alten Parteien nicht so angreifen, wie wir es können. Und wir wollen nicht kippen, sondern wir wollen verändern, diese Demokratie wieder grundgesetzkonform zu machen. Das ist unser Ziel, meine Freunde. Und wir wollen ja nichts irgendwie verpflastern, sondern wir müssen wieder dahin kommen, dass wir eine lebenswerte Demokratie in diesem Lande haben. Und das ist unser Ziel. Und das müssen wir auch offensiv angehen. Offensiv angehen und wir müssen die Wunden aufdecken, die es hier in diesem Volk gibt. Hier ist eben schon von Karl-Heinz Vorsatz gesagt worden und von Walter Bachmann. Wir haben eine ganz bestimmte Zielrichtung besonders im Auge. Das sind jene, die Arbeiter oder die Unterprivilegierten, wie man hier immer so fein sagt, die auch gerade im Hinblick auf die SPD, wenn Sie die Panorama-Sendung gesehen haben, wo in einer Kneipe oben im Norden von Dortmund eine Diskussion mit SPD-Männern war, wo der eine SPD-Mann gesagt hat, das ist nicht mehr unsere Partei, diese SPD. In unserem Vorstand sitzt überhaupt nicht mal ein Arbeiter. Da sitzen nur Politologen und Beamte in unserem Vorstand. Und daher ist das nicht mehr die Partei, der mein Vater angehört hat und der ich seit 30 oder 40 Jahren dieser Partei angehört. Das ist bereit. Das sind jene Leute, die wir mit unserem Kurt-Schumacher-Forum erreichen wollen. Dieser Mann, dieser Schumacher, der ein wahrhaft wirklicher Patriot gewesen ist, der immerhin 12 Jahre hier hinter Gittern gesessen hat. Meine Freunde, und nicht nach England oder Prag oder Paris oder nach Amerika emigriert ist, sondern die hier für seine Überzeugung gesessen haben. Und gleich nach dem Krieg, der erste war, der hier wirklich noch einmal wieder nationale Töne und uns alle doch im Grunde damals aus dem Herzen gesprochen hat. Besatzungsmachtwandel, als er sagte, das deutsche Volk in seiner Gesamtheit kann doch nicht für irgendwer geschafft haben, der Nationalsozialisten dauernd dastehen und sie beschimpfen lassen. Alle diese Dinge, wenn Sie heute die Reden von Kurt Schumacher lesen, dann werden Sie sehen, der Mann gehörte in die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, meine Damen und Herren. Das ist es.